Kundgabe 2931a. Empfangen durch Bertha Dudde am 18. und 19.10.1943. Kampf gegen die Arbeiter im Weinberg. Wer sich zu mir bekennt, dem wende auch ich meine ganze Liebe zu. Und ich nehme mich seiner an in jeder Not des Leibes und der Seele. Die mich suchen, von denen lasse ich mich auch finden. Und die mir dienen wollen, die nehme ich an als Arbeiter in meinem Weinberg. Ich weise ihnen die rechte Arbeit zu und bleibe ihr ständiger Berater in ihrem Denken und Handeln. Ich sporne sie an zu eifriger Tätigkeit und ich gebe ihnen allzeit die Kraft, diese auszuführen. Denn es ist eine dringende Arbeit, die keinen Aufschub erduldet. Es ist eine Arbeit, die ein Liebeswerk bedeutet an unzähligen, irrenden Seelen. Es ist eine Arbeit, die unsägliches Leid von den Seelen abwenden kann und die darum ohne Zögern ausgeführt werden soll und willige Arbeitskräfte erfordert. Und darum segne ich, die sich mir zum Dienst anbieten. Und ich lasse sie nimmermehr dem Wirken feindlicher Kräfte zum Opfer fallen, sei es auf Erden oder im geistigen Reich. Feindliches Wirken aber ist alles, was diese meine willigen Mitarbeiter auf Erden von ihrer Tätigkeit zurückhalten soll, was sie abbringen oder untauglich machen soll zum Wirken für mich. Feindliches Wirken ist auch jegliches Bestreben, den Glauben an mich zu erschüttern und den Glauben an meine Liebe abschwächen zu wollen, jegliche Verbindung mit mir leugnen zu wollen, wo mein Wirken offensichtlich zutage tritt. Es ist ein stiller Kampf, der gegen mich geführt wird von Seiten derer, die meine Streiter zu sein glauben, die sich berechtigt fühlen, Kritik zu üben an meinem Wort, an meinem Wirken und an meinem Willen. Ich bin der Herr und unterstehe keinem Willen, der mich bestimmt. Also kann ich frei aus mir heraus wirken, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Ihr Menschen aber fühlt euch berechtigt, ein offensichtliches Wirken von mir anzuzweifeln und als unglaubwürdig hinzustellen. Und ihr suchet dadurch, Zweifel und Misstrauen zu säen in die Herzen der Menschen, die sich mir nahen im besten Willen, in kindlicher Liebe und Gehorsam. Ihr sprechet diesen die Fähigkeiten ab, die ihr selbst für euch in Anspruch nehmet, als Arbeiter in meinem Weinberg tätig sein zu können. Wen mein Geist einführet in sein Amt, der allein vermag seinen Dienst recht zu erfüllen. Und darum ist eure Sorge unbegründet, dass sich das Handeln jener gegen meinen Willen richtet. Löset euch von der starren Lehre und suchet den Geist im geschriebenen Wort und danket mir, dass ich euch dazu verhelfe. Und verstöret die meinen nicht, die im blinden Vertrauen meiner Weisung folgen und mich selbst zu sich sprechen lassen. Nehmet nicht Anstoß daran, in welcher Form ich ihnen meinen Willen kundtue, sondern seid beglückt, dass ich es tue, dass ich euch herauszureißen versuche aus einem Zustand, der fast an Leblosigkeit grenzt, dass ich euch das lebendige Wort nahebringe, dessen Kraft ihr an euch verspüren könnt, so ihr willig seid und euch meiner Liebe und Fürsorge anvertraut. Ich suche der Menschheit nur Hilfe zu bringen, weil sie sich der Macht des Gegners unterwirft und ohne meine Hilfe sich nicht mehr erheben kann. Glaubet ihr nicht, dass ich allein weiß, was euch Not tut? Glaubet ihr nicht, dass eine zu mir verlangende Seele meinen Schutz genießet, so sie diesen erbittet? Glaubt ihr nicht, dass eine solche Seele geeignet ist als Arbeiter in meinem Weinberg? Erkennet ihr nicht den geistigen Tiefstand, der euch das nahe Ende ankündigen müsste? Ist es nicht Mangel an Glaube, an meiner Allmacht, Weisheit und Liebe, der euch zweifeln lässet an der Echtheit meines Wortes? Warum sprechet ihr dem Widersacher diese große Macht zu? Und warum glaubet ihr, dass ich es dulde, dass er sich meines Namens bedienet? Es werden falsche Christi und falsche Propheten erstehen. Dies ist das Wort, das ihr anwendet und das ihr euch völlig falsch gedeutet habt. Man wird mich zu verdrängen suchen und ersetzen wollen durch Menschen, die der Welt das Heil zu bringen versprechen. Man wird meine Lehre hinfällig machen wollen und es werden Propheten kommen und eine neue Zeit ankündigen. Eine Zeit, wo mein Name nicht mehr gelten soll, wo man das Leben führen will unter gänzlich anderen Voraussetzungen, wo man meine Liebe-Lehre ausschalten will und andere Lehrer erstehen werden unter den Menschen, die meine Liebe-Lehre umstoßen wollen, also sich selbst und ihre Lehren über den stellen, der ihnen das Heil ihrer Seelen bringen wollte. Doch die für mich Zeugen haben nichts mit jenen gemein. Sie sind meine Anhänger. Sie sind meine Vertreter auf Erden, über welche der Gegner keine Macht gewinnen kann. Sie streiten mit mir und für mich im Kampf, der wieder mich und meine Lehre entbrennen wird. Und derer bediene ich mich, um die meinen zu stärken, um ihnen die Nähe des Vaters fühlbar zu machen, um sie nicht verwaist zu lassen in der Welt, die ihr verderben will. Ich kenne die meinen, und die meinen kennen mich. Denn meine Liebe ziehet sie gar mächtig zu mir, und ebenso drängen sie mir in Liebe entgegen, und sie hören meine Stimme. Sie tönet ihnen leise vernehmlich im Herzen, und sie wissen, dass es mein Wort ist, das ihnen meine Liebe kundtut. Sie kennen die Stimme des Vaters und horchen stets und ständig, was ich ihnen zu sagen habe. Und diese sollt ihr hören und meine Vermittlungen durch sie entgegennehmen. Denn das geschriebene Wort fasset ihr nicht mehr. Es ist euch unverständlich geworden. Ihr habt es verweltlicht und seid dabei weit von der Wahrheit abgekommen. Nun wird euch die reine Wahrheit geboten, und ihr erkennet sie nicht als solche. Ich aber werde mich immer und ewig offenbaren denen, die mir in Liebe entgegendrängen. Ihnen will ich Aufschluss geben, auch über das geschriebene Wort, auf dass sie es recht verstehen und erklären können, was den Menschen sonst unverständlich ist und unbegreiflich bleibt, so lange, wie sie sich meinen Erklärungen ablehnend gegenüberstellen. Amen.